Yeah. Yo, Merz, hör gut zu, das hier ist kein Gerücht, das ist ne Ansage, Bruder, Realität im Gesicht. Du redest groß, doch da kommt nix bei rum. Versprichst die Welt, doch am Ende bleibst du stumm. Ich regel das, ja klar, kennen wir schon. Doch wenn's ernst wird, bist du plötzlich auf nem Thron aus Illusion. Keine Ahnung, aber Hauptsache Meinung parat. Laberst wie ein Profi, doch Bruder, du bist nur Draht ohne Draht. Halbwissen mit Lautstärke, das ist dein Stil. Doch wer dich ernst nimmt, verliert mehr als er will. Du verschenkst Geld, das dir nicht mal gehört. Machst auf gönnerhaft, doch hast keinen, der dich stört. Großzügig spielen mit fremdem Besitz, das ist kein Ehrenmann-Move, das ist einfach nur Witz. Große Fresse, doch nichts dahinter. Immer nur reden, doch handeln, fehlender Winter. Versprichst Hilfe, doch keiner hat dich gefragt. Die Mehrheit sagt nein, doch du sagst, ich hab's gewagt. Legst dich mit Leuten an, die zu uns stehen. Warum suchst du Stress, wo wir Schulter an Schulter gehen? Freunde sind Freunde, das Prinzip ist klar. Doch du willst Drama, Applaus im Zuschauerraum, ja? Du spielst den Chef, doch keiner hat dich gewillt. Machst Deals allein, obwohl keiner das zählt. Sagt Hilfe zu, wo keiner sie will. Wachst aus ruhigem Wasser, nen unnöten Drill. Du redest von Respekt, doch lebst ihn nicht aus. Willst König sein, doch baust nur dein Kartenhaus. Große Visionen, doch null Fundament. Bruder, dein Ego ist dein einziges Talent. Vielleicht checkst du's irgendwann mal. Nicht jeder Move ist genial. Weniger reden, mehr Taten im Licht. Sonst bleibt von deinem Image nicht viel übrig, nur Schicht. Große Fresse, doch nichts dahinter. Immer nur reden, doch handeln, fehlender Winter. Versprichst Hilfe, doch keiner hat dich gefragt. Die Mehrheit sagt nein, doch du sagst, ich hab's gewagt. Also Merz, nimm sportlich, lern draus vielleicht. Weniger Show, mehr Substanz, das wär's schon erreicht. Denn reden kann jeder, doch liefern nur wenige. Und gerade da fehlt dir ne ganze Menge, Kollege.